stumm geblieben, so mancher lebt noch hier und dort, ich Vaterland. Wir ewig lieben, wir gaben einst die unser Wort. Die alte Kraft, die uns im Kampfe hat beseelt, die Wahrheit hat die Lüge erschafft, wir sind zum Siegen auserwählt. Kameraden, schließt den Kreis der Hände auf Dunkelheit, folgt helles Licht. Die Zeit ist reif, wir bringen eine Wende fürs Vaterland, bleibt in der Pflicht. Kameraden, schließt den Kreis der Hände auf Dunkelheit, folgt helles Licht, die Zeit ist reif, wir bringen eine Wende fürs Vaterland, bleibt in der Pflicht. Thank you.